als man nachts im Licht erscheint. Mein Mann, in deinen schönen Armen froh und glücklich sein. Paris, du bist die Stadt, die Frohsinn gibt. Paris, du bist die Stadt, die jeder liebt. Paris, du bist ein kleines Paradies. Paris, Paris. Paris, du bist ein kleines Paradies, Paris.